Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor samtweich und konstruiert, elektronischer Soul. Am Mikrofon nach wie vor Thomas Helber. When it hurts so bad, why does it feel so good? When it hurts so bad, Lauryn Hill, sie ist eine der schwärzesten Stimmen der USA und als Sängerin wie als Rapperin und Produzentin erfolgreich. Mit ihrem Soloalbum The Miseducation of Lauryn Hill hat sie sich selbst einen Meilenstein gesetzt, den es erstmal zu toppen gilt. Noch ganz am Anfang stehen die amerikanischen Deja Move, die einen beachtlichen Beitrag auf dem Sampler Nova Soul Volume 2, von dem wir heute schon einiges gehört haben, abgeliefert haben. Das ist elektronischer Soul der superben Sorte. Deja Move mit It's All Up. You promised that Als Frontsängerin der britischen Brand New Heavies wurde sie bekannt und hat 96 trotzdem den Schritt gemacht, sich von ihnen zu trennen und um in ihrer Heimat, den USA, an einer Solo-Karriere zu arbeiten. Seitdem ist Andrea Davenport ein Begriff im Neo-Soul. Vor allem ihre Zusammenarbeit mit Guru von Gangsta hat sie gerade bei den Hip-Hop-Fans bekannt gemacht. Weiter mit dem Großmaul des R&B, dem skandalumwitterten Star der neuen schwarzen Musik, R. Kelly, dessen ruhige Stücke prima in das Motto des heutigen Soundchecks passen. Samtweich und konstruiert, zum Beispiel Half on a Baby. Break it all. Since computer love, they wanna set it all like a hotel room. I'm checking into you. I'm digging like a shovel. All the things you do. Take a leap over the broom. That's how you're making me feel. Come on in this room and let's keep it real and go. Ready to run. It's gonna take a lifetime to give you all of this love. So baby, open up and get ready to receive a miracle of love. Getting down with me like a baseball field. Wanna hit a home run. Me and you get together, babe, and raise a little one. That'll be cool. Take a trip downtown between me and you. Tripping on very young. Conversation like what? Not afraid to go there. Once you open up after 9 to 5, you deserve some 12. Making future plans to be where I dwell. Oh, no. Der Name James Mason ist wohl wie viele andere Namen auf dem Electric Soul Sampler noch recht unbekannt. Dennoch, hier geht es nicht um die teilnehmenden Künstler, sondern eher um die Musik, die sie produzieren. Und die entspricht den Clubnächten, welche die Macher dieses Samplers in England veranstalten. Elektronischer Soul. James Mason mit I Want Your Love. Und hier ist Alicia Keys, die selbst die Musik der 60er und der 70er als ihre Haupteinflüsse angibt und mit ihrem Mega-Hit I'm Falling auch eine Perle des Neo-Soul geschaffen hat. Das Debüt von der 25 India Ari nennt sich Acoustic Soul und ist bei Motown erschienen, deren Chef die Singer-Songwriterin persönlich unter Vertrag nahm. Ihre Wurzeln sind die Musik von Stevie Wonder oder George Benson. Das zweite Album Voyage to India ist schon etwas elektronischer ausgefallen, aber es zeigt, wie Motown, die Nummer 1 Soul-Plattenfirma, im neuen Jahrtausend klingt. Hier ist India Ari. You like your kin, kept it inside, didn't tell no one else, didn't even wanna admit it to yourself, and now you're Future ahead of me, that's what they say. I'd be starving if I ate all the lies they fed. Cause I've been reading from your anguish and pain. A miracle child, I'm floating on a cloud. Cause the words that come from your mouth, you're the first to hear. Speak words of beauty, and you will be there. No matter what anybody says, what matters most is what you think of yourself. Get it together. You wanna heal your body. Get it together. You have to heal your heart, yeah. Whatsoever you sow, you will reap. Ooh. Get it together. The choice is yours, no matter what it is. To choose life is to choose to forgive. You don't have to try and hurt him or break his pride. Just shake that weight off. One shot to your heart without breaking your skin. No one has the power to hurt you like your friends. Thought it would never change, but as time moved on, that ugly duckling grew up to be a swan. And now your chest burns and your back aches, because now the years are showing up on your face. But you'll never be happy and you'll never be whole until you see the beauty in growing old. Get it together. You wanna heal your body. Get it together. You have to heal your heart. Whatsoever Die beiden Schwestern Helene und Cecilia Fossin stammen aus Bordeaux. Die Mutter kam einst aus Kamerun, der Vater ist Franzose. Dennoch, bei dem Namen Les Nubiens denkt man unweigerlich an Afrika. Dabei ist die Musik der beiden französischen Schwestern eine spannende Symbiose aus Folk, Soul, Hip-Hop und Elektronik. Dank auch der teilnehmenden Produzenten und Gastmusiker. Elektronischer Soul der wirklich besseren Sorte. Feel this way, the way I feel. Ain't no emotion so bright to soothe the pain. How could it be? Could it be so strong? Cause when the time has come to escape from the storm, just a little bit of this makes you feel so excited. You better pass it on before you're Since Couch was man, yo, last week I'm at APT with this fun ass African facing me. We're about to leave, where you going? She said basically, I roll with heat and where you at is the place to be. Wow, it's so packed, I'm so close, like I'm inside of mine leaving. I want my sheets smelling just like her. I said peace to my beetle and grabbed her by the hand. She's like, damn, Pauline, and pull me close to dance. We ain't gotta get deep or go soul searching. I'm hot, but you gotta stimulate my whole person. I said, I'm feeling you, I keep it real with you. I enjoy the spiritual high, so what to do with you? Mark Anthony Thompson. Thompson ist amerikanischer Produzent und Multi-Instrumentalist. Sein Künstlername ist Chocolate Genius. Er schreibt Filmmusik und hat bis dato 4 Alben veröffentlicht. Black Music erschien 98 und ist schwarz wie die Nacht, wenn es um den Soul-Gehalt der CD geht. Beispiel Don't Look Down. You know, I've been thinking a lot about Jesus. I suppose that means he's thinking a lot about me. I don't know. And I know my questions are only one in a gazillion. Ain't no unique dilemma left. But I gotta ask you anyway. Are you hungry? Are you lonely? What do you call divine? Was your first mistake your worst mistake? And can you help me fix mine? And no disrespect, it's my name. It's here on the line. I'm under your thumb. Take your time. And you know I worry about you. Certainly more than you worry about me. But unless guess you a sucker for punishment. I got some advice. Don't look down. Macy Gray, das Enfant Terrible, ist New Soul, unverwechselbare Stimme und den etwas anderen musikalischen Ansatz, oft spürbar bei ihrer Version des Slick Rick-Klassikers Hey Young World. Jetzt kurz vor Schluss noch ein Song vom unverwechselbaren Joseph Malik, den wir schon in der ersten Stunde gehört haben, I'm Drifting. Drifting along from my mind's gone astray to my old wicked ways. Is a new man in town loving around. I am drifting. I am drifting. Drifting along. Drifting along. Did a man lose his soul to the heart of his gold? Was he too blind to see? madness in me, I am drifting. Drifting along, drifting along, I am drifting through eternal space and time, drifting along, I've been drifting through eternal space and time, drifting along. Lately, I've been drifting. I am drifting. I am drifting. I am drifting. Das war es auch schon fast im Soundcheck, in dem es heute um elektronischen Soul ging. Der letzte Track nennt sich wie der erste in dieser Sendung, nämlich Soul Magic, und stammt von EU. Am Mikrofon war Thomas Elborn und der sagt jetzt schon mal Tschüss. Yeah.